Zum Tag des leuchtenden Sterns sandte Muhammadu Buhari, Präsident der Bundesrepublik Nigeria und oberster Befehlshaber der Streitkräfte Nigerias, an die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude einen Blumenkorb. Der Blumenkorb wurde am 13. Februar an den Bronzestatuen niedergelegt.